Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. My wonderful friend. Meine wundervollen Freunde. We will continue with 1 Corinthians 12. Wir machen mit 1. Korinther 12 weiter. And to another the gift to discern what the Spirit is speaking. Und einem anderen die Gaben zu unterscheiden, was der Geist spricht. In the New King James it says, and to another the gift of discernment. Andere übersetzen es mit Gabe der Geisterunterscheidung. Here it says to discern what the Spirit is speaking. Hier heißt es, zu unterscheiden, was der Geist spricht. You know, the Bible actually doesn't say exactly how the gift of discernment works. Die Bibel sagt nicht, wie die Gabe der Unterscheidung genau wirkt. So we cannot know. Daher können wir es nicht wissen. But if we look at the context of the whole Bible and what it talks, we can have an idea. Aber wenn wir uns den Zusammenhang der ganzen Bibel anschauen, dann bekommen wir eine Ahnung davon. So while I'm not dogmatic, ich bin nicht dogmatisch. I will tell you what I believe it is. Werde dir aber sagen, wie ich das sehe. I believe it actually discerns between the demonic, the flesh and the spirit of God. Ich glaube, es bedeutet zwischen dem dämonischen, dem Fleisch und dem Geist Gottes zu unterscheiden. And I believe again, it's not a general knowledge and general discernment that people have. Und wiederum glaube ich nicht, dass es ein generelles Wissen oder Unterscheidungsvermögen ist, was Menschen haben. Because all of these things that are mentioned are gifts of the Spirit, which means, denn alles, was hier genannt wird, sind Gaben des Geistes, was bedeutet, that at a specific time, a specific one of those gifts is released for a specific purpose. Dass zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte der Gaben für einen bestimmten Zweck freigesetzt wird. While there is general wisdom, that's not the word of wisdom. Während es grundsätzliche Weisheit gibt, handelt es sich dabei nicht um das Wort der Weisheit. While there is general prophetic people who prophetically speak, this is not one of those. Während es allgemein prophetische Menschen gibt, ist das nicht die Gabe. While there are general people who have a high level of faith because that's how they've learned to live their lives. Während es generell Menschen gibt, die ein hohes Niveau an Glauben haben, weil sie gelernt haben, ihr Leben auf diese Weise zu führen, that's not the gift of faith. Ist das nicht die Gabe des Glaubens. And so could we go on. Und so könnten wir weitermachen. Now listen. Jetzt hör zu. When the Bible talks here about another one of the gifts is the discerning of spirits or what the Spirit is speaking. Wenn die Bibel hier davon spricht, dass eine weitere Gabe die Geisterunterscheidung ist oder was der Geist sagt, why do I believe that this is the discerning between spirit, flesh and the demonic? Warum glaube ich dann, dass es sich dabei um die Unterscheidung zwischen dem Geist, dem Fleisch und dem Dämonischen handelt? Because remember. Weil, denk dran. All this thing is in the context also of the meetings of the church. All das steht im Zusammenhang mit den Treffen der Gemeinde. Many times people speak stuff that sounds very nice, but it's in reality nothing but the flesh. Oft sagen Menschen Sachen, die sehr gut klingen, aber in Wirklichkeit nur fleischlich sind. When we talk about the flesh, we talk about the selfish nature. Wenn wir vom Fleisch reden, geht es um die eigennützige Natur. Look, a lot of religious people, etliche religiöse Menschen, have spoken a lot of clever things, but it was neither the devil nor God. It was simply their own flesh. Haben viele kluge Dinge gesagt, aber es war weder Gott noch der Teufel, sondern einfach ihr eigenes Fleisch. So if this gift of the Spirit suddenly is operating in somebody, in one of the brothers, wenn diese Geistesgabe dann in jemand von den Geschwistern wirksam ist, immediately will be revealed that this what is said here is not of the Spirit of God. Wird direkt offenbart, ob das Gesagte vom Geist Gottes kommt oder nicht. But look. Aber schau. We think that, oh, whenever it's the devil, it's very obviously, we don't need the gift of discernment of the Spirit. Wir denken, ach, immer wenn es der Teufel ist, dann ist das ganz offensichtlich. Da brauchen wir nicht die Gabe der Geisterunterscheidung. But that's not true. Aber das stimmt nicht. So the Bible says that even the devil can come as an angel of light. Die Bibel sagt, dass sogar der Teufel wie ein Engel des Lichts kommen kann. So that can be that the devil is actually using somebody. Es kann also sein, dass der Teufel tatsächlich jemanden benutzt. To say things that sound very nice, but actually are his lies. Um Sachen zu sagen, die sehr gut klingen, aber in Wirklichkeit seine Lügen sind. When the discernment of spirit, this gift is released. Wenn die Gabe der Geisterunterscheidung freigesetzt wird. It will be discerned that this is actually not God and we will not accept it. Erkennt man, dass es nicht von Gott kam und wir es nicht akzeptieren sollten. Because many times there is a mixture. Denn oft gibt es eine Vermischung. You know, in the Christian life I see many times is not as clear cut. Im Christenleben sehe ich, dass es oft keine klare Abtrennung gibt. Look at the Apostle Peter. Schau dir den Apostel Petrus an. The Apostle Peter said to Jesus, Petrus sagte zu Jesus, You are the Son of the Living God. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus said, Jesus antwortete, Flesh and blood is not revealed to you, but my Father is in heaven. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. So Peter was speaking by divine revelation. Petrus hat also aus einer göttlichen Offenbarung herausgesprochen. You would think that the next thing that Peter says is also divine revelation, but it was actually demonic. Man könnte meinen, dass das nächste, was er sagt, ebenfalls göttliche Offenbarung ist, aber es war wirklich dämonisch. What's the next thing that Peter saying? Was sagt der Petrus als nächstes? He says, this is of divine revelation, Jesus says. Jesus hat gesagt, dass das göttliche Offenbarung war. And then Peter says, you're not going to go to the cross. Petrus sagte dann, du gehst nicht an das Kreuz. And then Jesus said something very interesting. Dann sagt Jesus etwas sehr Interessantes. Satan, go behind me. Geh hinter mich, Satan. For you don't think what's of God, but you think what's of the flesh. Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern es ist aus dem Fleisch. So Peter said one thing that was totally divine, and then the next thing he said was demonically inspired. Petrus sagt also etwas absolut Göttliches und direkt danach etwas dämonisch Inspiriertes. You know, and there is many times such a mixture in so many Christian meetings. In so vielen christlichen Zusammenkünften gibt es oft so viel Vermischung. And we think just because one thing is divine, everything is divine. Und wir denken, weil eine Sache göttlich ist, ist alles göttlich. Or we think just because one thing is flesh, everything is flesh. Oder wir denken, weil eine Sache fleischlich ist, ist alles aus dem Fleisch. We should not be so immature. Wir sollten nicht so unreif sein. But often we are. Aber oft sind wir es. That's why I need this gift release that discerns what spirit is speaking here. Deshalb braucht es die Gabe, um zu unterscheiden, welcher Geist gerade spricht. So that we do not judge people wrongly. Damit wir nicht falsch über Menschen urteilen. But the Holy Spirit reveals these things clearly. Sondern damit der Heilige Geist Dinge klar offenbart. Tomorrow we are going to talk about speaking in tongues. Morgen geht es dann um die Sprachenrede. Ooh, that's a gift that's not much spoken about. Ooh, über diese Gabe wird nicht viel gesprochen. And a lot of misunderstanding. Und es gibt viele Missverständnisse. See you tomorrow. Bis morgen.